Kapitel 64. Richte nicht. Die Bibel warnt uns deutlich davor, andere Menschen zu richten. Wir dürfen unsere Brüder oder Schwestern nicht richten. Du fragst dich vielleicht, was das mit unserem Thema Wohlstand und Geld zu tun hat. Es hat sehr viel damit zu tun. Das habe ich über all die vielen Jahre meines Dienstes immer wieder erlebt. Die armen Menschen verurteilen die Reichen und reden sehr negativ über Wohlstand. Und andersherum habe ich auch erlebt, wie reiche Menschen die Armen verurteilen und sie lieblos behandeln. Die Reichen denken oft, sie sollten einfach an Wohlstand glauben, dann hätten sie auch genug. Ich denke, dass diese Aussage richtig ist. Wenn wir im richtigen Sinne an Wohlstand glauben, dann werden wir immer Versorgung erleben, aber niemand hat das Recht, seinen Bruder zu richten. In meiner prophetischen Begegnung mit dem Herrn hatte er mir ja gesagt, wie traurig er darüber war, dass seine Kinder zugelassen hatten, dass Habsucht und die Liebe zum Geld ihre Herzen eroberten. Und er sagte mir auch, dass ich niemals andere richten sollte. Zu richten ist nicht meine Aufgabe, sondern die seines Sohnes Jesus Christus. Alle seine Kinder müssen eines Tages vor den Richterstuhl Christi treten. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu lieben, nicht zu fichten. Jesus hat sich in Matthäus 7, 1-5 sehr deutlich dazu geäußert. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Jesus sagt deutlich, richte nicht. Warum sagt er das? Er erklärt es in Vers 5. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Wenn du dir nicht 100% sicher bist, dass du in deinem Auge balkenfrei bist, solltest du deinen Bruder nicht richten, weil es sein kann, dass du nicht klar siehst. Meine Lieblingsschriftstelle zum Thema unseren Bruder nicht zu richten steht in 1. Korinther 4, 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird, und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir wissen nicht, was im Herzen einer anderen Person vor sich geht. Wir sehen nur ihr Verhalten. Allein Gott kann ins Herz hineinschauen. Egal, was für eine mächtige Salbung auf dir liegt oder welch großer Prophet du bist, du kannst nicht beurteilen, was im Herzen der anderen Person vor sich geht. Nur Gott allein kann das. Deshalb ist Richten seine Aufgabe und nicht unsere. In Römer 14, 10 steht, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Die Bibel warnt uns an verschiedenen Stellen, unsere Geschwister nicht zu richten. Es gelang nicht mal dem großen Propheten Samuel, die Herzen der Menschen korrekt zu beurteilen. Nachdem Gott König Saul verworfen und Samuel beauftragt hatte, den neuen König zu erwählen und ihn zu salben, beurteilte Samuel die Söhne Jesses gemäß ihrer äußerlichen Erscheinung. Und er beurteilte sie falsch. Im 1. Samuel 16, 7 tadelt Gott ihn und spricht. Schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wenn du Gottes Wohlstand anhand materieller Güter genießt, richte und verachte deinen Bruder nicht, der arm ist. Vielleicht kommt der Tag, an dem du auch nicht viel hast. Wenn du arm bist, richte deinen Bruder nicht, der den Wohlstand und die übernatürliche Versorgung Gottes genießt. Dein eigenes Urteilen wird dein Herz daran hindern, an den Wohlstand und die Segnungen zu glauben, die Gott für uns vorbereitet hat und sie empfangen zu können.